Erster die Propheten Haggai und Sacharja sprachen im Namen des Gottes Israels zu den Juden in Juda und Jerusalem, um sie zu ermutigen. Zweiter daraufhin begannen Serubabel und Jesua sofort mit dem Bau des Tempels in Jerusalem, während die Propheten Gottes ihnen dabei halfen. Dritter in dieser Zeit kamen der Statthalter Tatnai und seine Begleiter zu ihnen und fragten, wer ihnen die Erlaubnis für den Bau des Tempels gegeben habe. Vierter sie fragten die Bauleute auch nach ihren Namen, damit sie genau wussten, wer für die Arbeiten am Gebäude verantwortlich war. Fünfter da Gott jedoch seine Hand über die Anführer der Juden hielt, konnten sie weiterarbeiten, bis eine offizielle Entscheidung von König Darius eintraf. Sechster dies ist der Inhalt des Briefes, den der Statthalter Tatnai und seine Beamten aus der Region westlich des Euphrat an König Darius schickten. Siebter in dem Bericht, den sie an den König sandten, stand geschrieben, wir wünschen dem König Darius viel Erfolg und Frieden. Acht. Der König soll wissen, dass wir in die Provinz Juda gereist sind, wo der Tempel des großen Gottes mit wertvollen Steinen und Holz gebaut wird. Neunter wir haben die Anführer der Juden gefragt, wer ihnen die Erlaubnis erteilt hat, diesen Tempel und die Mauern wieder aufzubauen. Zehnter außerdem baten wir sie um ihre Namen, damit wir dir eine Liste der Männer schicken können, die das Projekt leiten. Elfter sie erklärten uns, dass sie Diener des Gottes des Himmels sind und einen Tempel renovieren, den ein mächtiger König Israels vor langer Zeit baute. Zwölfter da ihre Vorfahren jedoch den Gott des Himmels erzürnten, ließ er zu, dass König Nebukadnezar den Tempel zerstörte und das Volk gefangen nahm. Dreizehnter im ersten Jahr seiner Herrschaft gab König Cyrus von Babylon jedoch den Befehl, dass dieser Tempel Gottes in Jerusalem wieder aufgebaut werden soll. Vierzehnter er gab sogar die wertvollen Gefäße aus Gold und Silber zurück, die Nebukadnezar früher aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hatte. 15. Cyrus befahl dem Statthalter Sheshbazar, diese Gegenstände nach Jerusalem zu bringen, damit der Tempel an seinem alten Platz neu entstehen kann. 16. Sheshbazar legte daraufhin das Fundament in Jerusalem, und seit diesem Tag wird am Tempel gebaut, obwohl er noch nicht vollendet ist. 17. Falls der König es wünscht, sollte man in den königlichen Archiven prüfen, ob König Cyrus tatsächlich die Erlaubnis für diesen Bau gegeben hat.